haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Schadenfreude. In meinem Büro war es so trocken, dass mein Faxgerät hustete, ohne jedoch etwas Brauchbares auszuspucken. Ich öffnete das Fenster und ein sibirisches Kribbeln bemächtigte sich meines Körpers. Nachdem ich das hinter mich gebracht hatte, schloss ich das Fenster wieder und drehte mich um. Die Frau, die in meinem Büro stand, sah aus wie eine etwas zu dünn geratene Verkehrsampel. Ihr Kopf war rot, die Zähne gelb und ihr Kleid grün. Ich bin Frau Salis. Ich möchte, dass Sie für mich arbeiten. Toll. Soll ich Ihnen eine neue Tapete verpassen? Tapete? Ich dachte, Sie sind Privatdetektiv. Bin ich auch, aber nur, wenn ich nicht schlafe. Und jetzt schlafen Sie? Nein, wenn es so wäre, dann wären Sie ein Traum von mir. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Sie glauben wohl, Sie können den Frauen mit Ihren Augenringen imponieren. Tut mir leid, aber ich finde zu große Ringe abscheulich. Sehr gut, Frau Salis. Sie wissen ja, wo die Tür ist. Ich werde darauf verzichten, Sie die Treppe hinunterzustoßen. Ich möchte, dass Sie meine Schwester überführen. Hat sie einen Mord begangen? Ich traue ihr alles zu. Sie will mich fertig machen. Und womit? Sie schickt mir ständig einen Fax. Andere Leute wären froh, sie würden ab und zu einen kriegen. Hier, lesen Sie. Ha, ha. Ist das alles? Genügt das nicht? Sind Sie sicher, dass Ihre Schwester Ihnen solche Sprüche faxt? Ja, wer denn sonst? Sie glaubt, sie sei etwas Besseres. Sie macht sich über mich lustig. Ich möchte, dass Sie sie überführen. 1000 Franken, Maloney. Und wenn es länger dauert, mehr. Ich sah Frau Salis an und dann den Tausender und wieder Frau Salis. Der Schein gefiel mir wesentlich besser. Die Frau hatte wohl noch eine alte Rechnung mit ihrer Schwester zu begleichen. Und ich sollte ihr dabei behilflich sein. Unser Eins muss manchmal auch solch bescheuerte Fälle annehmen. Frau Salis übergab mir einen Stapel Papier, auf dem überall nur Haha drauf stand. Sie waren von ganz verschiedenen Orten aus gefaxt worden. Meine Schwester ist raffiniert und sie hat Geld. Sind das Privatnummern? Zum Teil. Ich habe bei den Leuten und den Firmen nachgefragt. Alle behaupten nicht zu wissen, wer den Fax geschickt hat. Und Sie glauben, Ihre Schwester hat Dutzende von Leuten bezahlt, damit diese Ihnen einen Fax schicken, auf dem Haha draufsteht. Sie will mich fertig machen. Dieses Haha ist doch eindeutig. Das ist Schadenfreude. Sie macht sich über mich und mein Leben lustig. Wie ist es denn so, Ihr Leben? Mein Leben? Das geht Sie nichts an. Ich bin zufrieden. Das können nicht alle von sich behaupten. Sie gab mir die Adresse ihrer Schwester, die offenbar im Haus ihrer verstorbenen Eltern lebte. Frau Salis sagte die Adresse mit einem gehässigen Unterton und ich bereute es schon langsam, dass der hübsche Tausender in meiner Brieftasche gelandet war. In dem alten, stabil gebauten Haus traf ich auf Herrn Roth, den Ehemann der Schwester. Er begrüßte mich wie einen Vertreter für Rheumawäsche. Tja, was möchten Sie uns denn anbieten? Wissen Sie, ich komme wenig unter die Leute, deshalb mag ich es, wenn die Vertreter zu mir kommen. Von welcher Firma sagt sie? Maloney, Telekommunikation. Tatsächlich? Höchst interessant. Ich habe gerade gestern an einem Text, Moment mal, wo ist der denn? Ist weg, ja, einfach weg. Ich habe nämlich eine Anleitung für einen Telefonbeantworter übersetzt. Wissen Sie, ich übersetze Bedienungsanleitungen. Tatsächlich, ich besitze ein Faxgerät, in dessen Anleitung steht, wenn Papier innen, müssen Sie das Gerät entwackeln. Grauenhaft, grauenhaft, ich weiß ja. Computerübersetzungen, ganz billig und schnell. Ich liefere noch Qualität, ist aber den meisten Herstellern zu teuer. Ja, in Telekommunikation, sagten Sie? Apropos Kommunikation, ist Ihre Frau zu Hause? Ja. Aber sie ist erkältet. Hat sie vor 2 Tagen erwischt, liegt an der Ernährung, ich bin ganz sicher. Zu viel von dem Grünzeug. Ja, ich sage immer, der Körper braucht Giftstoffe. Immer nur gesundes Zeugs ist ungesund. Ja, Telekommunikation. Kommunikation, sagten Sie? Besitzt Ihre Frau ein Faxgerät? Was ist denn das für eine Frage? Trauen Sie mir nicht zu, dass ich selber eines habe? Sehe ich aus, als wäre ich darauf angewiesen, dass meine Frau einen Fax kauft? Wer ist das? Hast du ihn hereingelassen? Frau Roth glich ihrer Schwester ganz enorm. Auch sie war sehr groß und etwas zu mager. Doch im Gegensatz zu ihrer Schwester trug sie dies alles mit Würde. Und aus all ihren Bewegungen schloss ich, dass sie tief in sich drin blaues Blut spürte. Und wenn es auch nur ein paar Tropfen waren, die irrtümlich dort gelandet waren. Dieser Mann, Gesundheit, heißt Maloney. Er ist also, er hat, Moment mal, Telekommunikation, sagten Sie? Genau. Ich weiß schon. Meine Schwester hat mich angerufen und mir gesagt, dass er ein Privatdetektiv alle meine Sünden aufdecken werde. Privatdetektiv? Denn haben Sie gar nichts mit Telekommunikation zu tun? Privat, ganz privat. Ihre Schwester behauptet, dass sie sie mit anonymen Faxmitteilungen belästigen. Das ist lächerlich. Unter meinem Niveau. Ich weigere mich weiter darüber zu sprechen. Verlassen Sie bitte mein Haus. Ich bin ein wenig indisponiert, wie Sie sehen. Ja, ja, meine Frau ist krank. Ja, sehen Sie, ich glaube, Sie haben gesagt, was es zu sagen gibt. Ja, vielleicht könnte ich die Bedienungsanleitung für Ihr Faxgerät übersetzen. Sie sagten doch etwas von Telekommunikation. Ich ging nach draußen und ärgerte mich über meine Klientin, die mir in ihrem grenzenlosen Hass gegen ihre Schwester in den Rücken gefallen war. Noch ehe ich richtig Dampf ablassen konnte, sah ich im Garten, wie ein mir bekannter Mann mit einem Stemmeisen bewaffnet einem Gartenhäuschen auflauerte. Als ich bei dem Mann und dem Häuschen ankam, sah ich in dem Gartenhäuschen einen Körper, der am Boden lag. Keinen Schritt weiter, Maloney! Sie könnten Spuren verwischen. Was denn für Spuren? Ich sehe hier bloß eine Leiche. Wurde uns anonym gemeldet. Kennen Sie die Besitzer des Grundstücks? Kennen ist übertrieben. Falls Sie ins Haus wollen, rate ich Ihnen, auf das Wort Telekommunikation zu verzichten. Telekommunikation? Sind das Ausländer? Was ist denn das für ein Zettel auf der Leiche? Rätselhaft, nicht wahr? Auf dem Zettel steht eigentlich nichts Gescheites, nur zweimal H.A. Vielleicht eine Abkürzung. Oder einfach nur H.H. Es gibt Leute, die lachen so. Tatsächlich? Was aber hat das zu bedeuten? Ist das Schadenfreude, Maloney? Ich erzählte ihm nicht von den beiden Schwestern. Dafür sah ich mich, so gut es ging, in dem kleinen Holzhaus um. Neben der Leiche lag ein schweres Stück Metall, das mit dunkelroter Farbe überzogen war. Es passte nur zu gut zu der Wunde am Hinterkopf des toten Mannes. Der Polizist holte Verstärkung und ich ging zurück ins Haus, um mit dem Ehepaar Roth zu sprechen. Frau Roth war noch immer erkältet und Herr Roth sah mich an, als versuchte er, meine eigene Bedienungsanleitung zu übersetzen. Ein Toter im Gartenhaus? Das ist ja entsetzlich. Wissen Sie, wer der Mann ist? Noch nicht. Es sieht aber ganz danach aus, als sei er ermordet worden. Ein Mord? Auf unserem Grundstück? Ich habe immer gesagt, wir sollten das Gartenhaus abreißen lassen. Es wird sowieso von niemandem benutzt. Wann waren Sie zum letzten Mal in dem Haus? Das muss Jahre her sein, nicht wahr, Reggie? Das heißt, das stimmt nicht ganz. Ich war ab und zu in dem Gartenhaus, um mich zu entspannen. Davon hast du mir nie etwas erzählt? Wann waren Sie zuletzt da? Letzte Woche. Bei dieser Kälte? Was machst du denn in dem Gartenhaus, Richie? Du bist mir eine Erklärung schuldig. Später, Marianne, später. Möchten Sie die Erklärung der Polizei abgeben, Herr Roth? Richie! Nein, das möchte ich nicht. Es ist mir einfach etwas peinlich. Du hast doch nicht etwa heimlich in dem Buch geblättert? Ich habe dir gesagt, du sollst das Buch wegschmeißen. Ein Porno. Wo denken Sie hin? Viel schlimmer. Viel, viel schlimmer. Los, Richie, sage sie ihm. Also gut. Ich habe heimlich in dem Buch geblättert. Reggie, was für eine Enttäuschung! Ich konnte einfach nicht widerstehen. Diese Bilder, ne? Fantastisch. Wissen Sie, richtig künstlerisch fotografiert, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Also doch ein Porno? Nein, ein Kochbuch. Reggie, nie hätte ich gedacht, dass du heimlich... Was denn? Heimlich ein verbotenes Kochbuch? Vielleicht mit dem Rezept für Satansbraten? Nein, ein Kochbuch mit dem Titel Braten und Grillieren, mit Bildern. Dieser englische Braten, ein Genuss. Du hast mir versprochen, das Buch wegzuwerfen. Meine Frau ist Vegetarierin. Du hast es mir versprochen, Richie. Was für eine Enttäuschung. Ich lächelte verständnisvoll und schaute mich in der guten Stube nach den Fluchtmöglichkeiten um. Die beiden waren glücklicherweise so miteinander beschäftigt, dass ich unauffällig abhauen konnte. Ich vermied es, bei meiner Klientin anzurufen, denn nach allem, was ich bis dahin erlebt hatte, musste ich mit dem Schlimmsten rechnen. Stattdessen sprach ich mit dem jungen Mann, der mit einem gefährlich aussehenden Tornister auf dem Rücken und einer Art Schlauch in der Hand Richtung Gartenhaus marschierte. Frau Roth hat mir gesagt, dass ich umgehend das Gartenhaus desinfizieren soll. Und wenn Frau Roth sagt umgehend, dann meint sie sofort. Das habe ich in all den Jahren begriffen. Sie scheinen mir ja ein ganz Schlauer zu sein. Aber in das Gartenhaus dürfen Sie nicht. Da wurde eine Leiche gefunden. Frau Roth sagt, diese Leiche geht Sie nichts an. Hat sie Ihnen vielleicht vor ein, zwei Tagen auch den Auftrag gegeben, umgehend den Mann im Gartenhaus zu beseitigen? Nein, hat sie nicht. Frau Roth ist eine gute Chefin. Und Herr Roth? Ich versuche ihn nicht zu beachten. Es gelingt mir vorzüglich, wie Frau Roth sagen würde. Er gehörte zu der Sorte von Angestellten, mit den Worten treu und ergeben nur ungenügend charakterisieren konnte. Genau genommen war er treu wie ein Esel und ergeben wie ein deutsches Bataillon vor Stalingrad. Ich ging in eine Telefonzelle und rief meine Auftraggeberin an. Sie war begeistert, als ich ihr von dem Leichenfund erzählte. Alles, was ihrer Schwester schadete, versüßte ihr Leben. Bei der Polizei war man weniger begeistert. Ich ging trotzdem hin und atmete die abgestandene Luft von Tausenden von Verhören. Ein stadtbekannter Landstreicher. Tatsächlich? Welches Land hat er denn angestrichen? Hatte über 2 Promille im Blut. So wie es in dem Gartenhaus aussah, hatte er mehrere Nächte darin übernachtet. Mehrere Nächte, sagten Sie. Lag irgendwo ein Kochbuch herum. Landstreicher haben selten Kochbücher, Maloney. Das sollten Sie doch wissen. Sie streichen schließlich auch öfters übers Land. Sonst haben Sie nichts gefunden. Nein, aber etwas erhalten. Vor wenigen Minuten. Einen Fax. Das gibt es nicht. Doch, doch, Maloney. Und raten Sie mal, was auf dem Fax draufsteht. Haha. Genau. Aber noch mehr. Hier, sehen Sie. Haha, unter der einen liegt noch mehr. Was denn? Noch eine Leiche? Meine Mitarbeiter sind bereits ausgerückt. Mit Schaufeln, Maloney. Er sah mich vielsagend an und ich sah nichtssagend zurück. Dann hämmerte er mit seinen Fingern auf einer kleinen Tastatur, die mit einem Computer verbunden war. Nach etwa einem halben Dutzend Schlägen begann der Computer seltsame Geräusche von sich zu geben und der Polizist ging in Deckung. Ich drehte mich um und ging. Als ich den Bus bestieg, stand das Polizeipräsidium noch. So schlimm konnte es also doch nicht gewesen sein. Die Polizei grub und wurde fündig. Nur etwa 1 Meter unter der Erdoberfläche wurde ein männliches Skelett gefunden. Der herbeigerufene Gerichtsmediziner wollte noch keine genauen Prognosen wagen, sagte aber, dass die Leiche unter Umständen schon 20 Jahre da liegen könnte. Das Ehepaar Roth war sichtlich geschockt über den erneuten Leichenfund. Grauenhafte Vorstellung. Andererseits hatte ich immer das Gefühl, nicht ganz alleine in dem Gartenhaus gewesen zu sein. Das war doch nur dein schlechtes Gewissen, Rich. Nein, das war etwas ganz anderes. Ich glaube zwar nicht an Metaphysik, aber... Irgendwie habe ich den Toten gespürt. Aber nie so gut, dass Sie auf die Idee gekommen wären, mit der Schaufel nach ihm zu suchen. Selbstverständlich nicht. Wer sucht schon nach Leichen? Ich jedenfalls nicht. Wie lange liegt diese Leiche schon dort? Möglicherweise schon über 20 Jahre. 20 Jahre? Das war ja noch vor meiner Zeit. Allerdings. Moment mal. Aber das kann doch nicht sein. Was kann nicht sein? Ach, nichts. War nur ein Gedanke. Hat aber nichts zu bedeuten. Ich ging in mein Büro und schaute nach, ob ich vielleicht auch noch einen Fax mit einer seltsamen Mitteilung erhalten hatte. Doch das Gerät schlief und die 3 mm dicke Staubschicht sah auch nicht gerade sehr einladend aus. Das konnte man von dem Chauffeur der Familie Roth auch nicht gerade behaupten, auch wenn er noch keinen Staub angesetzt hatte. Er stand mir mit einem eifrigen Lächeln auf dem Gesicht gegenüber. Ich habe von dem Leichenfund gehört, Maloney, und mir ist etwas in den Sinn gekommen. Tatsächlich? Sie wollen doch nicht etwa Ihre Arbeitgeber belasten? Nein, im Gegenteil. Ich habe in den vergangenen Wochen die Schwester von Frau Roth einige Male in dem Garten gesehen. Tatsächlich? Und was machte sie da? Ich habe sie nicht gefragt. Es geht mich ja nichts an. Sie darf den Garten betreten. Das hat Frau Roth ausdrücklich so gesagt. Dann ist ja alles in Ordnung. Das dachte ich auch, bis ich von dem Skelett hörte, die Schwester von Frau Roth hatte nämlich vor Tagen eine Schaufel dabei und sie verschwand in dem Gartenhaus. Und vergrub dort das Skelett. Das klingt ein wenig albern, junger Mann. Vielleicht hat sie es ja aus einem Schulhaus gestohlen, um damit Frau Roth zu belasten. Die beiden Schwestern mögen sich nicht. Das ist allgemein bekannt. Was aber nicht so bekannt ist, ist die Tatsache, dass die Schwester von Frau Roth nicht ganz normal ist. Sie stand jahrelang unter Vormundschaft. Tatsächlich? Und weshalb? Sie hat immer wieder behauptet, dass ihre Schwester ihren Liebhaber umgebracht hat. Tatsächlich? Und wann soll das gewesen sein? Oh, das ist lange her. Über 15 Jahre, glaube ich. Die beiden Schwestern waren damals in denselben Mann verliebt. Das ist dem aber zu viel geworden und eines Tages ist er plötzlich verschwunden. Der Chauffeur wusste nicht mehr, als er mir schon erzählt hatte. Es genügte mir, um mich bei meiner Klientin zu melden. Doch diese war nicht zu Hause. So besuchte ich ihre kranke Schwester. Ihr Mann war glücklicherweise außer Haus. Weshalb überlassen Sie die Arbeit nicht der Polizei? Meine Schwester möchte mir nur zu gerne einen Mord anhängen. Aber damit kann ich nicht dienen. Sie haben sich vorhin, als ich bei Ihnen war, an etwas erinnert. Was war das? Ach, eine Geschichte, die lange zurückliegt. Diese Geschichten sollte man ruhen lassen. Bis sie eines Tages ausgegraben werden. Zugegeben. Ich habe einen Moment lang auch an so etwas gedacht, aber der Gedanke ist absurd. Was geschah vor 20 Jahren hier im Garten, Frau Roth? Eigentlich nichts. Ich war damals mit einem jungen Mann zusammen. Judy hieß er. Meine Schwester war ebenfalls in ihn verliebt und hat sich offenbar Chancen ausgerechnet. Da lag sie aber völlig falsch. Judy entschied sich für mich und wollte das meiner Schwester sagen. Doch er kam wohl nicht mehr dazu. Er war plötzlich weg, verschwunden, tauchte nie wieder auf. Ich habe Jahre gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Und Ihre Schwester? Sie hat es, glaube ich, nie verkraftet. Unser Vater starb nur wenige Tage nach dem Verschwinden Judys an einer Herzattacke. Das hat ihr noch mehr zu schaffen gemacht. Jetzt war es an der Zeit, meine Klientin zur Rede zu stellen. Es dauerte 2 Stunden, bis sie endlich auftauchte. Sie hatte eine Tasche dabei, aus dem sie ein kleines Faxgerät holte. Als ich vor sie hintrat, wurde ihr Gesicht ganz weiß und ihre Beine knickten weg wie morsche Äste. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Wochen später traf ich den Polizisten, der den Fall längst zu den Akten gelegt hatte. So wie es aussieht, hatte Ihre Klientin diesen Herrn Schodi damals ermordet, als er ihr mitteilen wollte, dass er sich für ihre Schwester entschieden hatte. Der Vater der beiden Schwestern war zufällig Zeuge des Mordes geworden und half seiner Tochter beim Vergraben der Leiche. Das Ganze hatte ihm aber so zu schaffen gemacht, dass er wenige Tage später an einem Herzanfall starb. Weshalb aber kam die Mörderin 20 Jahre später auf die Idee, sich selber solch seltsame Faxbotschaften zu schicken und sich schließlich selbst zu denunzieren? Sie hatte mittlerweile gestanden, auch den Landstreicher ermordet zu haben. Sie wollte das Gartenhaus aufsuchen, um wieder einmal ganz in der Nähe ihrer toten Liebe zu sein. Als sie auf den Landstreicher traf und so erschreckte, dass sie mit einem Metallgegenstand auf den Mann einschlug. Und danach wollte sie die Leiche ebenfalls begraben? Nein, sie wollte nicht, dass der Landstreicher neben ihrem Geliebten zu liegen kam. Üble Sache. Weshalb aber diese umständliche Selbstdenunziation? Sie hoffte wohl eine Zeit lang, sie könne den Verdacht auf ihre Schwester lenken, die trotz der Geschichte damals ein glückliches Leben führt. Meine Klientin wurde in eine Klinik eingeliefert, aus der sie nicht mehr lebend herauskam. Ich dachte an Herrn Roth und sein ungestilltes Verlangen nach Frischfleisch und machte mir einen Spaß daraus, ihm immer wieder Bilder von besonders deftigen Braten zu schicken. Er dankte es mir, indem er mich ab und zu einem Glas Bourbon einlud. So geht das.